Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Hennix. This is the sound of house music. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Hennig. Hennig. We'll be right back. Sugar, how you Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Hennix. Beat. Sputnik Heimspiel. Discoteca, prepara agua para secar, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. für tausende Party-Peeps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. With it, lean with it, rock with it, snap with it. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Hennigs. sheriff, get up, get up.